Ihr hört das Pogo-Radio laut im Bermuda-Funk. Da hört man wirklich alles aus der Sparte Punk. Jeden Mittwochabend von 20.03 bis 20.04. Die wöchentliche Dosis Anarchie und Bier. Scheiß Bayern, da ist genauso schlimm wie anderswo. Vor unserer Heimat, den Freistaat Faschus, haben wir echt die Schnauzen voll. Servus, Grüezi und K.O. In euch erfressen sowieso, das macht uns erst richtig froh. Servus, Grüezi und K.O. Euch Gratler, kriegen Matro. Die Ohren sind Spießer, die anderen Bullen. Und manch einer geht in die Politik. Und wer das sagt, er wird ein Seehofer. Ja, dem haben sie echt den Zirn eingefickt. Servus, Grüezi und K.O. In euch erfressen sowieso, das macht uns erst richtig froh. Servus, Grüezi und K.O. Kriegen Matro. Und keine Sperrzeit, kein Scheißgesetz trennt mich von meinem Schnaps und Bier. In mein Wirtshaus und mein Kühlschrank bin ich verliebt, drum sing an mir. Servus, Grüezi und K.O. In euch erfressen sowieso, das macht uns erst richtig froh. Servus, Grüezi und K.O. Eich Gratler, kriegen Matro. Eich Gratler, kriegen Matro. Guten Abend und Servus. Und hallo. Und hallo. Hallo. Warte mal, du bist noch gar nicht offen hier. Ja. Oh, ich mach das Mikro wieder aus. Ja. Da ist er wieder. Ich wollte eh nichts sagen. Da ist er wieder, ja. Guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio und Bermudafunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn es heute nicht der 29.07. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und wir sind jetzt aber auch live bei punkrockersradio.de im Stream. Und neben mir sitzt der schöne Nils und der wahre Nils von der Punkstelle. Ja, hallihallo. Hallo. Und gerade haben wir gehört, die Dorks aus Bayern. Und ich glaube, die Sängerin verarbeitete mit diesem Song so etwas ihre musikalische Vergangenheit. Ihre Wurzeln. Oder ihre Wurzeln, ja. Ja, weil sie war ja mal Schlager oder Volksmusik. Volksmusik, ja. Volksschlagermusikstar. Genau. Und hat auch, glaube ich, irgendwie Musikantenstadel einen Auftritt gehabt mit 17. Ja, da gibt es ja so ein bekanntes Video. Ja. So, Haben wir alle schon berichtet, aber man müsste es immer wieder auf neue, weil. Ich finde es super. Es gibt ja Leute, die hier noch nicht zugehört haben, die zum ersten Mal hier zuhören. Und da muss man das alles nochmal erklären. Kennst du das Original von dem Lied, was wir gerade gehört haben? Nee. Das ist wieder unnützes Wissen. Im Original stammte der Song von Maria und Margot Hellwig. Bekannt vom Festival der Dorks Musik. Ja, genau. Und anderen Grausamkeiten. Ja, das sind halt so Leute, die wissen halt Bescheid, ne? Wie der Nils und der Nils, ne? Die gucken halt jeden Sonntag ZDF Fernsehgarten. Da kriegt man das beruflich alles. Beruflich muss ich das ja, schon ja. oft tun. Ja. ja. Kommt ja nichts anderes, wenn man irgendwie sonntags aufsteht. Ja, ich musste das aber wirklich auf der Arbeit schon mal mit ansehen. Deswegen kenne ich mich auch sehr gut in dieser Branche aus. Ja. Habt ihr das gesehen, wo Roland Kaiser irgendwie so einen Live-Auftritt hatte? Ja, mit den Autonomen. Oder, ja. Ja, das war ja, das fand ich ja so geil, wie die das gemacht haben. Eigentlich ist das eine Panne natürlich gewesen. Sowas darf gar nicht passieren, dass Zuschauer in den offiziellen Sendertonen so reingelangen. Kennt ihr die Geschichte? Da, also Roland Kaiser ist im ZDF Fernsehgarten aufgetreten und irgendwie haben es da ein paar sehr ulkige Zuschauer geschafft, in den Fernsehton reinzukommen und die haben dann ja gebrüllt, Deutschland ist scheiße, ihr seid die Beweise. Ach, das war wahrscheinlich mit wahrscheinlich so Funkmikrofonen oder so. Genau. Kann ja. sein. Und die haben die Frequenz benutzt. Ich glaube, die haben sich einfach vor die offenen Mikrofone gestellt. Ne? Die nehmen ja immer, wollen ja immer den Ton vom Publikum mit aufnehmen. Ach so, und ja. dann haben die da einfach reingebrüllt wahrscheinlich. Das ne? kann natürlich sein, ja. Und der Mischer, der war wahrscheinlich gerade im... Der hat geschlafen bei Roland Kaiser. Ja, weil der ZDF-Fernsehgarten ja auch, der wahrscheinlich gerade ist. Ja, der hat, glaube ich, auch ein bisschen irritiert geguckt, aber dann die konnten halt nicht so schnell reagieren und dann diesen Ton wegnehmen. Das war auf jeden Fall super. Ja, der Ritchie will das ja auch schon seit Jahren organisieren, dass wir alle mal zum Fernsehgarten fahren. Der stellt sich das viel zu lustig vor. Ja, denke ich auch. Ich glaube, das wird einfach nur grauenhaft. Guck dir mal die Leute an. Also, deshalb hat er es ja bisher noch nicht geschafft, ne? Weil er halt irgendwie noch niemanden zusammengebracht hat, der da irgendwie mit will. Ich glaube, wer da wirklich Unsinn oder Spaß haben will, der wird auch ganz schnell entfernt. Mhm. Ich glaube, Stefan Raab hat da ja auch mal jemanden eingeschmuggelt, der wurde auch ganz schnell entfernt, als dann erkannt wurde, dass er wohl offensichtlich nicht zur, weiß nicht, hier Background-Bühnencrew gehört. Ah. Ja. Aber ich finde, wir sollten jetzt mal direkt ein bisschen politischer werden. Hat Roland Kaiser sich nicht auch positiv gegen Hogesa? Pegida. Richtig, Pegida, Entschuldigung. Ja, er hat sich gegen Pegida ausgesprochen, was dazu führte, dass die damalige Mitwortführerin Katrin Oertel sich gegen ihn aussprach und bitter enttäuscht war, dass er das tut. Also wie sagte sie noch? Lieber Herr Roland Kaiser, wir gehen seit Jahren zu Ihren Konzerten, aber bitte mischen Sie sich doch hier nicht politisch ein. Das ist total albern. Ich finde das total gut, dass er sowas macht. Weil ja, sind mittlerweile mit relativ viele Promis geworden. Ne? Ja, Schlagersänger sind ja jetzt nicht dafür bekannt, dass sie sich irgendwie politisch äußern. Also ich fand das cool von denen. Ich verbinde ja mit Roland Kaiser sowieso... Oder wenn sie sich politisch äußern, dann sollten sie am besten ins Maul halten, ne? Wie dieser Gabalier-Typ da, oder wie der heißt. Ja, der ist so ein Gegenbeispiel auf jeden Fall. Ja. Noch schlimmer ist dieser Markus von Kleine Taschenlampe brennen. Der hat auch irgendwie so einen Deutschland-Song rausgebracht. Der ist ganz, ganz, ganz grausam. Und ganz, der Joachim Witt ist, glaube ich, auch so ein Rechter, ne? Der da irgendwie Sternenhimmel gemacht hat. Oder ja, was? Der ist auf diese neue deutsche Härte aufgesprungen. Ja, genau. Markus war hier, ich will Spaß, geb Gas. Genau. Ja, auch. Ja. Mehr Vernünftiges hat er auch nicht rausgebracht. Der sollte sich auch nicht äußern. Stimmt. Das ist doch gar nicht mal eure Generation. Das ist ja vor eurer Zeit, oder? Das kennt ihr doch gar nicht mehr. Doch, ich kenne sogar den Film mit Nena und Markus, der natürlich grauenhaft war. Ja, weil sie wahrscheinlich in den 90ern alles wiederholt haben. Für die ganzen Ossis, die da neu in die Zone kamen. Oder das stimmt. So. Ja. Kam so viel bei RTL. Also ja. RTL hat sowieso sehr viele Ossis unterhalten. Ja. Dann, was wollte ich jetzt noch? Ah ja, wir wollten ja noch ein bisschen so Sachen ankündigen. Konzerte ankündigen. Nächste Zeit. In nächster Zeit sollen wir das jetzt schon tun? Können wir jetzt schon mal anfangen. Das ist nämlich sehr viel. Also, heute ist ja Montag. Wenn ihr aber auch erst ab Mittwoch zuhört, ist es noch nicht zu spät. Denn am Donnerstag spielt im Autonomen Zentrum zu Köln die brasilianische Frauen-Hardcore-Band Anticorpus. Da denke ich mal, gehen Rüdi und ich auf jeden Fall hin. Ja, die sind gerade auf Tour? Die sind gerade auf Tour. Also spielen sie wahrscheinlich überall. Also guckt halt, wo... Genau, lohnt sich. Was machen die? Hardcore? Ja, eine... ja. Das klingt Hardcore-Band irgendwie sehr brutal, irgendwie der Name. Das klingt für mich mehr so nach bösen Doom und... Antikorpus, ja. Nein, es ist aber Hardcore, wirklich musikalisch super und es sind alles Frauen. Kein Metal-Doom, ja, oder? Da kann man ja, das Violencia, das sagt ja auch schon ziemlich viel, ne? Sollen wir es mal spielen? Song. Das ist nämlich der Hit. Das ist der Hit? Ja. Und das andere ist die B-Seite? Genau. Ja, okay. Es folgt dann jetzt mal als Hörbeispiel der Song, wie heißt das? Sororidade. Ich weiß nicht, was das heißt, aber... Ach, der Hosch ist auch da. Da kann es ja losgehen hier. Ist das Wichtigste. Ja. Okay. Seht ihr hier, der Hoshi ist im Chat. Oh, hallo Hoshi. Ja, da geht's los jetzt. So... We'll be right back. Das war ein Antikorpus. Antikorpus aus Brasilien, die am kommenden Donnerstag im Autonomen Zentrum Köln spielen, zusammen mit den auch wohlbekannten Static Me, die düsteren Pop-Punk machen. Aus Köln. Aus Köln, ja. Genau. Was ich mir immer irgendwie ein bisschen nervt, warum die den Gesang immer so leise abmischen müssen. Wo jetzt? Bei dem Lied. Och, es ging. Ja, es ging. Also ja, hätte lauter sein können, aber ja gut, man weiß ja nie, was die da für Möglichkeit haben in Brasilien. Ja. Mischpult wahrscheinlich mit Reglern dran, ne? Die haben wahrscheinlich keine Regler, die bis 12 gehen. Ja, ist aber bei vielen Bands so, dass ihr Gesang etwas untergeht. Ja, leider. Ja. Ich glaube nicht, dass es gewollt dann ist. Dann wird manchmal mehr Wert auf Schlagzeug gelegt oder so. Ja, genau. Also ich habe jetzt auch neulich die Split-LP von Fehlpressung und Unterstaat mir angehört. Und sogar beide Seiten. Die haben auch wahrscheinlich gedacht, man muss den Gesang nicht so gut hören. Teilweise war das auch berechtigt. Ja, das ist halt doof, ne? Ah ja, guck mal, in den 80ern war das ja auch andauernd so. Ja, in also den 80ern. Bei Kanalterror beispielsweise, da habe ich irgendwie damals gedacht, irgendwie, die haben da irgendwas vergessen aufzunehmen, weil die Stimme vom Tommy da irgendwie so extrem stark und laut war. Die betönt die ganze Musik. Ja, hör dir mal die alten Slime-Platten an, da ist das Schlagzeug völlig scheiße. Ja, dass du nur auf Schlagzeug achtest, ist natürlich klar. Ja, aber die haben meistens unter widrigen Umständen aufnehmen müssen. Meistens waren sie irgendwie dann in Studios, die halt irgendwie von so alteingesessenen Krautrockern besetzt waren oder so irgendwie so Heavy-Metal-Typen. Ja, und die haben überhaupt gar nicht gewusst, wie das am Schluss dann klingen soll. Und dann musste das auch schnell gehen, weil das hat ja alles Geld gekostet. Ja. Und dann, und dann kam halt meistens dabei Müll raus. Deshalb klingen viele Deutschpunk-Klassiker-Alben scheiße. Ja. Ausnahme sind da Blut und Eisen oder Neurotic Assholes. Nein, überhaupt nicht. Doch. Die sind auch scheiße aufgenommen. Nee. Auf das jeden erste Fall. Album finde ich nicht. Auf jeden Fall. Aber besser als man gewöhnt Slime, sich dran, oder? Toxoplasma. Also, ja. Man gewöhnt sich an alles. Man gewöhnt sich auch an kalte Füße oder sowas. Chaos Z war zum Beispiel auch grauenhaft aufgenommen. Und das kostet heutzutage, glaube ich, 40 Euro mindestens das Album. Ja, aber darüber haben wir uns auch damals immer geärgert, diese super sauber glatten produzierten Platten, die dann später rausgekommen sind. Ja, wir haben ja gar keine Ahnung gehabt, was gut produziert ist. Das heißt ja nicht immer, dass da irgendwie das Schlagzeug einen Hebelift braucht im Hintergrund und dass die Gitarren tausendmal gedoppelt werden müssen. Es geht einfach nur darum, dass du jedes Instrument einzeln raushörst. Ein Beispiel ist zum Beispiel ER80. Die Sachen waren immer gut aufgenommen, obwohl sie das ja auf einem Vierspur im Doppelungsverfahren gemacht haben. Diese, das wusste ich jetzt wieder nicht. Ja. Du auch nicht? Ich bin kein Musiker, ich kann da wirklich nicht mitreden. Die haben es eher 80 Fans. Die haben es selbst aufgenommen. Und Qualität von Musik angeht. Und das war halt der Vorteil, wenn du es halt selbst aufnimmst, hast du halt alle Zeit der Welt. Du kannst so irgendwie bei jeder Probe mal ein Lied aufnehmen und dann alles in Ruhe machen und dann bist du nicht irgendwie so unter Zeitdruck. Wenn du zu irgendjemand gehst, dem der irgendwie noch einen Gefallen, der dir noch einen Gefallen schuldet oder so oder viel Geld kostet oder sowas. Die Zuschauer, die Zuhörerinnen und Hörer. Rinnen verstehen jetzt vielleicht nur Bahnhof. Genau. Und wollen, dass wir wieder Musik spielen. Nee, wir erzählen jetzt noch weiter, wie es weitergeht hier. Ach so, Plan. In meinem großen Plan. Ja, ich habe ja gerade den Donnerstag beworben, also bitte alle ins AZ kommen. Freitag weiß ich auswendig, da ist auch wieder was im AZ, nämlich Metal ist angesagt. Oh. Metal, und zwar so lustiger Hipster-Metal, wie er jetzt angesagt ist. Ach so, ironisch oder was? Nee, nicht ironisch, die meinen das schon ernst, aber stell dir vor, Black Metal ohne diesen ganzen Satanisten-Scheiß, also so nennen die das in echt, das ist auch eigentlich nur Hardcore, ist irgendwie alles düster, schwer, Doom Metal, Black Metal, es spielen glaube ich 4 Bands, ich habe die Namen jetzt schon wieder vergessen, ich glaube Ulta heißt eine Band. Interessiert auch keinen, das ist doch keine Metal-Sendung. Also Geschepper halt irgendwie. Geschepper. Der Sonic Ballroom hat auch die Zeichen der Zeit erkannt und setzt dagegen Doom-Punk, Emo-Punk und was weiß ich, noch irgendwie sowas. Es spielen am Freitag noch 3 Bands im Sonic Ballroom, die auch die Genres lustig mixen. Also wenn man so jemand ist wie ich, da kann man dann einfach auch mal da hingehen, weil ich gehe ja eh nicht in den Konzertraum rein und stehe draußen und sauf mein Bier. Ja. Dann ist ja eigentlich egal, was drin spielt. Und dann kommt der Samstag. Und dann kommt der Samstag, weil da ist nämlich, im Samstag ist Klosterstüffchen-Fest. Aber das heißt ja eigentlich anders offiziell, ne? Eigentlich ist es das Venloer Straßenfest. Genau, hier, die ganze Straße ist abgesperrt. Genau. Und Und bevor das Klosterstift hier dort war, mit der eigenen Bühne, war das einfach auch nur grauenhaft, weil es gibt nur Schlagermusik und so. Und das Klosterstift hier bietet ein buntes Programm. Ist halt ein ganz normales Straßenfest mit Kinderquatsch und Luftballons zum Aufblasen und Auto zu gewinnen. Ja, und Menschen auch zum Aufblasen. Ja. Nee, das Klosterstift hier bietet immer ein sehr schönes Programm. Jetzt musst du noch ein paar Bands nennen, oder? Punk, da spielen, also an Punk-Bands. Radioactive Toys. Radioactive Toys, die Gedrängel, World Downfall. Die spielen erst am Sonntag, glaube ich. Ja. Also man muss schon beide Tage hin, am Samstag und am Sonntag. Was spielt denn Samstag? Am Samstag, ja. Amy Brauhaus, da muss ich jetzt aber mal Spezialwerbung machen, ja, ob ihr es wollt oder nicht. Ja, mach mal. Nämlich der Schugetz aus Mannheim spielen da. Das ist eine, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Frauen das sind, 10 oder sowas. Ja, irgendwie 8 bis 10. Sehr viele mit Trompeten, allem Möglichen. Die machen halt nicht Motown, sondern Martown, also Mannheim. So, ne? So also Soul auch. Soul, ne? Ja, so ja. Northern Soul Zeug. Und das Lied ist aber uralt. Das ist noch, ich habe mal so einen Sampler gemacht. Da hieß Rhein-Neckar-Fuck-Sampler. Mhm. Und da haben die auch ein Lied dazu beigesteuert. Das ist aber jetzt wirklich, die haben sich wirklich stark wahrscheinlich verbessert. Das Lied ist, ich weiß nicht, wie lange das schon her ist, dieser Sampler, ich denke mal 10 Jahre vielleicht. Und das Lied heißt Soul Generation. Oder Generation. Generation. Generation. Soul Generation. Ja. I'm Das waren die Jogettes aus Mannheim. Und auch am Samstag live auf der Bühne des Klosterschiffes auf dem Straßenfest in Ehrenfeld. Genau. Ich glaube, bei der Aufnahme hat sogar noch die Julia von Loaded da Schlagzeug gespielt. So, geht auch mitgemacht. Ja. Ja, ja, wie gesagt, das ist eine All-Star-Band. Also bevor du in Köln gewohnt hast, waren die auf jeden Fall schon mal im Ballroom. Ja. Das weiß ich noch. Ja, das kann gut sein. Ja, ich habe die auch irgendwo im Tsunami-Club oder so haben sie auch gespielt. Und die sind eigentlich ständig auf Tour. Aber du magst sie nur, weil die aus Mannheim kommen, oder? Ja, natürlich. Monet. Man hat ja schon irgendwie eine Verbindung, sonst würden sie mir am Arsch vorbeigehen. Diese ja klar. Mannheimer Patrioten. Das wollte ich gerade sagen. Ja, man nach dem... Und die Iris macht auch eine Sendung beim Bermuda-Funk. Ah ja? Die Sängerin, ja. Okay. Und Gitarristin. Ja. Welche? Die Iris Jogett. Ja, die ist jetzt kein Bild da irgendwie. Ja, ja. Also. Man halt. Ja, also Samstag volles Programm in Ehrenfeld. Wenn man den abends noch laufen kann, gibt es ein Konzert in einem privaten Club in Ehrenfeld. Da spielen Leitkegel, Ein gutes Pferd und die Bonner Band Lygo. Das ist alles so modernerer Schlaupunk. Mhm. Ja, okay. Vielleicht, es heißt nicht unbedingt, dass es scheiße ist, ne? Nee, für Freunde des Genres auf jeden Fall ja. Ein Leckerbissen. Aber wir haben noch eine Band vergessen, ne? Beim Klosterstiftchenfest, ne? Dass da nämlich noch Gedrängel spielen. Nee, habe ich vorhin schon gesagt. Ja, die spielen aber Sonntag. Ach, die spielen Sonntag? Ja. Ah, ja. Weil da habe ich auch noch ein Lied rausgesucht, ein ganz kurzes. Das sollten wir jetzt gleich mal spielen, oder? Dann haben wir den Block hinter uns. Dann hau mal rein. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, Tage Arbeit, dann ist es auf ein 4. Das war ein Gedrängel aus ja. Köln. Arbeiten, falls ihr zuhört, schöne saufen, Grüße an Konsti und Simon. Arbeiten, saufen. Und ja. Nein, niemand mag Xavier Naidoo. Nils, du kannst dich wieder anziehen. Ja. Der Xavier Naidoo. Niemand weil er mag aus Mann, ihn. Der Hoshi fragt mal wieder. Das Hoshi, du hättest hier eigentlich so zwei CDs gewinnen können, ne? Du wolltest aber nicht haben. Was gibt's denn jetzt da? Schenke ich sie dem Nils. Jawohl. Was ist das denn? Ja, das ist, hier, bitteschön. Nils freut sich über alles. Ja. Wirtshauslyrik, ja. Andreas Kalb und nochmal Andreas Kalb. Genau. Das hat gar wahrscheinlich Frage. Irgendwie die gleiche CD, nur wieder mit anderen Covern. Ne? Nee, ich glaube, das sind sogar andere Lieder drauf. Aber dir gefällt ja alles und deshalb ist es bei dir ganz gut aufgehoben. Ich habe selbst noch nicht reingehört. Irgendjemand sind muss ja auch Sachen gut finden, die keiner gut findet. Ungehört, ne? Also... Um jetzt auch mal genau den 1.8. abzuhaken, ja. Da haben sich ja auch wieder mal alle total abgesprochen. So, im Limes ist nämlich auch ein Konzert, da gibt's Hardcore, also nächsten Samstag, Grant Griffin, Nosebleeder und eine Band namens Kopfbahnhof. So, und im AZ gibt's auch noch ein Konzert, da spielen Lovage, Forever, Young Victoria. Aber du brauchst ja nicht jeden Scheiß vorlesen, sondern nur die guten. Ja. Weil da geht doch keine Sau hin. Du brauchst ja Sachen nicht vorlesen, wo du selber nie hingehen würdest. Ich glaube, ich gehe überhaupt nirgendwo hin. Grant Griffin, das ist auch der Sänger von Escapado. Das muss dazu sagen, das ist eine bekannte Band, ne? Ja, früher mal bekannt gewesen. Könnt ihr dann vielleicht auch Leute ziehen? Ja, aus Milan bestimmt. Jemals Escapado, Leute. Escapado, geht ins Limes. Abends, am Samstag. Das klingt ja sehr verlockend. Kennst du die nicht? Escapado? Nee. Die waren mal vor 10 Jahren total angesagt. Wo? Oder ja, in dieser Post-Hardcore-Szene. Wahrscheinlich heißen die Escapado. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Nee, die Leute haben immer Escapado gesagt. Ich kenne auch keine Post. Keine Post. Ja, die Post geht ab. Mhm. Sag ich dir, du. Da geht die Post ab hier. Was wollte ich noch erzählen? Ich wollte irgendwas loswerden. Ah ja, eigentlich hätte ich ja heute einen fremden neuen Gast gehabt, den Glenn Fettig oder wie der hieß. Ja, ne? Der ja. Also, sich so zu nennen ist ja auch ungefähr so wie wie keine. Text mit Fischen, die gegen den Strom schwimmen. Ja, nee. Ja. Auf jeden Fall wollte er herkommen, der wollte extra aus Bochum anreisen und wollte irgendwas über Graffiti erzählen im Punkrock. Hat alles sehr spannend geklungen, ja. Allerdings musste jetzt absagen, wegen irgendwie aus arbeitstechnischen Gründen. Ja, Bochum ist aber auch in der Ecke, du. Aufgeschoben ist er nicht aufgehoben oder wie andersrum, ne? Ja, aber es ist um die Ecke rum. Also, wenn du jetzt zum Beispiel Student bist, dann hast du so ein Ticket, so ein NRW-Ticket. Ja, aber ist doch schon. Dann hast du viel Zeit. Ne? Anfahrtszeit und wieder Abfahrtszeit. Aber lad dir doch nochmal ein. Hier ist doch nämlich auch dieses City Leaks Festival, glaube ich, ne? Wo irgendwie bekannte Graffiti-Künstler aus der ganzen Welt irgendwie hinkommen und dann große Flächen irgendwie bemalen, ganz legal. Das ist demnächst wieder. Ja, das musst du selber wissen. Also ich erzähle ja nichts über den Graffiti-Dingens, wo ich keine Ahnung habe. Ja, ich finde es cool, dass es das in Köln gibt. Also, ach so, was ist denn das? Du siehst doch überall, wenn du hier durch Ehrenfeld gehst oder so, überall. Die bemalten Häuser, ja. Genau, ja. Letztens habe ich eine Werbung gesehen, also eine Werbung für Zalando. Das war auch so in diesem Haus so an die Wand gemalt. Echt? Ja. Das geht ja gar nicht mehr weg. Nee. Das ist auch scheiße. Ja, ist halt so wie Kunst halt an die Wand hingemalt. Ja, das war doch keine Kunst, sondern Werbung. Ja, es ist Werbung, genau. Aber halt per Hand gemalt und nicht draufgedruckt oder mit dem Laserprinter draufgeworfen oder so. Ich habe es auch gesehen, da müsste jetzt nur halt jemand hingehen und Zalando übermalen und dann wäre es eine schöne Punkstelle zum Beispiel. Ja, genau. Ja, richtig. Ja. Nils, mach doch mal. Nicht, dass wir dazu aufrufen würden, aber ein Foto würde ich davon wohl machen. Ja, also falls jemand Bock hat und irgendwie künstlerisch begabt ist... kann man bitte mal irgendwo großflächig Punkstelle irgendwo hin. Ja, also ich habe geguckt, also brauchen wir halt eine ziemlich hohe Leiter. Eine Frage an den Nils, den Waren. Magst du die Dimpelmeins? Oh je. Das ist nur eine Frage. Der Hoschel, der wird immer mehr zum Troll hier. Also ich traue mich tatsächlich, wenn ich im Sonic Ballroom bin, nicht Dimpelmeins aufzulegen, weil ich das politisch unkorrekt finde. Aber es war voll der Stimmungsheber. Damals in der Bonner, wie hieß sie, Jazzgalerie, habe ich die mal gesehen und das war schon ein Konzert, was mir irgendwie gefallen hat. Aber das ist schon 25 Jahre her und ich muss mir die nicht mehr anhören und antun. Also Dimpelmeins ist ein bisschen vorbei. Ne? Ich habe die mal gesehen bei Punk Import, als es noch in Essen stattgefunden hat und ich war enttäuscht tatsächlich, weil, weiß nicht, irgendwie war das nicht so wirklich aufregend. Die werden auch nicht mehr jünger, schätze ich mal, ne? Ich glaube auch nicht, ja. So, kommen wir jetzt mal musikalisch hier weiter. Ja. Was hast du denn hier noch anzubieten? Ja, so mitgebracht hatte ich ja noch Verschiedenes, Neues und Altes oder Mittelneues. Ja, das muss ja einen gewissen Kontext haben, ne? Weil so, ich habe auch genug Musik, die mir gefällt. Ne? Also wir hatten jetzt schon gerade Gedränge, wollen wir mal was ganz Altes hören? Was Altes? Was total Altes. Was? Wo die meisten von uns noch gar nicht so wirklich auf der Welt waren. Ja, was denn? Zum Beispiel Störtrupp. Störtrupp? Das klingt ja schon ziemlich komisch, ne? Naja, war das auch, war halt irgendeiner von euch informiert, was das für eine Band ist? Ja. Du kennst du nicht? Nein. Hast du den Sampler nicht? Soundtracks zum Untergang? Ja, wenn ja, aber das ist dann so eine Rockorama-Band oder was? Ja, genau. Da war nämlich auch alles Mögliche drauf, ne? Ja, aber es gab ja auch korrekte Rockorama-Bands. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Oder so ähnlich. Da habe ich mich neulich noch drüber unterhalten, über die korrekten Rockorama-Bands. Komm, ja, lass uns mal weg, nur weil du denkst, das klingt irgendwie so und so. Wenn wir was Altes hören wollen, können wir auch 7 Seconds spielen. Ja, okay, das ist ein richtiger Bringer, ne? Das ist auch ein Bringer. Ja, ne? Walk together, rock together. I'm just a different man. We'll let that cover our one too, and let you understand. With music inside, we'll make legitimacy a plan. We can walk together. Why can't we rock together? We can walk together. Why can't we rock together? And live before you die. Let's once again from none and never be denied. Ja, da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten. Hallo. Hier, Pogo Radio im Bermuda-Funk. Ja. Und jetzt geht weiter. Das waren die 7 Seconds. Ja, wir haben gerade beschlossen, wir machen jetzt keine Konzertvorhersagen mehr. Das war es nämlich auch eh. Ja, also, fast. Ja. Ja, nee, die machen wir jetzt eh die nicht. Die machen wir eh alle, nicht, ne? Nee, Gottes Willen. Nur was Naheliegendes. Okay. Hier, Nils hatte gerade vorgeschlagen, wir sollten uns mal über Läden unterhalten. Hosenläden? Hosenläden, ja, oder Hutgeschäfte, nein. Die empfehlenswert sind. Ja, für alle Touristinnen und Touristen, die mal nach Köln kommen, jetzt zum Beispiel am Samstag beim Venloer Straßenfest, ne, wo auch die Jogettes spielen und Gedränge und die Radioactive Toys. Ja, da ist ja. Da das können die auch mal ein bisschen Tag früher anreisen, können sich ja mal ein bisschen warm trinken. In verschiedenen Läden. Ja. Was gibt's denn da? Da gibt's doch eigentlich nur das Klosterstüffchen, oder? In der Venloer Straße, wo man hingehen kann. Ja. Seid ihr da schon mal oder wahrscheinlich? Ab und zu. Ja, ich gehe da eigentlich ungern rein, weil da läuft immer Fußball. Ja, da läuft ja nicht immer nur Fußball, ja. Aber ja, die machen ja auch DJ-Abende. Ja, da gehe ich dann auch nicht hin, weil da denke ich, so lauter muss man sich anschreien. Da hast du recht. Weil da irgendwie so ein Idiot wieder an seinem Plattenteller steht. Also ich war vor 2 Wochen da, da lief den ganzen Abend The World Inferno Friendship Society und da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Also, den ganzen Abend eine Band? Ja, tatsächlich. Echt? Irgendwie. Also, warum haben die da Einzeltische oder was? Da war wohl kein DJ da und dann hatten die irgendwie das Album aufgelegt. Mhm. Ja, die haben ja neulich auch in Aachen gespielt, vielleicht hing das damit zusammen. Mhm. Die mag ich. Gut. Ja, die haben es ja leider nicht nach Köln geschafft. Ja, also auf jeden Fall ein Laden, den man empfehlen kann, wo man hingehen sollte. Es gibt ja auch noch Seitenstraßen, ne? Also wenn wir jetzt gerade in Ehrenfeld sind, da gibt es ja zum Beispiel das Resistance oder Resistance. Ja, richtig, stimmt. Da läuft ja auch ab und an gute Musik, je nachdem wer gerade arbeitet. Und kleiner Laden. Ein kleiner Laden, ist klein. Und auf jeden Fall sehr sympathisch. Das Nichtraucherschutzgesetz greift dort nicht. Doch, das greift natürlich überall. Ganz irgendwie Rheinland, Nordrhein-Westdings da. Westfalen, ne? Aber wenn man, dann muss man unterschreiben, dann ist man bei so einem Theaterstück dabei. Also das ist jeden Abend Theaterstück. Ja, fortlaufend. Fortlaufend. Und man ist dann Statist und dann raucht man dann dort. Das ist, glaube ich, ein Theaterstück vom Labs Kowalski, ne? Das parallel eigentlich in so ein Dortmund stattfindet und aus seiner Bar in Dortmund erzählt. Ja. Und da wurde halt damals geraucht und deswegen dürfen die Leute da auch rauchen. Das ist halt ein offenes Theaterstück. Ja, also wenn ihr Lust auf Kultur habt, dann geht da rein. Und dann gibt es noch das Rauchkultur. Biest. Ja. Oder? Ja, geh ich jetzt aber geht aber. Ne? Da hat doch damals die Gitte gearbeitet, ne? Mhm. Mhm. Ja. Und aber dann. Der einzige Grund, da hinzugehen. Ja, die arbeitet jetzt im Thompson, Köln-Zollstock. Und das ist auch ein Laden, wo man hingehen kann. Aber da geht man, ein Restaurant. Nur, geht man besser hin zum Essen. Irgendwie. Ja, kann man Burger essen. Ja, da gibt es ja noch den Bergkrug, aber da kann ich, glaube ich, mich nicht mal blicken lassen, weil wir das letzte Mal da drin waren. Seitdem fehlt da das Reserviertschild, das bei mir jetzt hier auf dem Tisch steht. Ach, schön. Ja. Ich war letztens auch in der Frieda-Bar, weil mir das empfohlen worden, angeblich eine Punkrock-Bar. Ja, zwei Tage hintereinander war ich da. Die Musik war so scheiße, ich hab's da echt kaum ausgehalten. Das war zuerst irgendwie so ein Country-Abend, glaube ich, oder so. Was war das? Also irgendwie ganz, ganz furchtbar. Und am zweiten Tag lief die auch nur Scheißmusik. Und das war an einem Freitag oder am Samstag, wo ich da war, wo ich echt dachte, Mann, ja, musst du mal gucken, wer der auflegt, bringen. Mann. Ja, aber das der Jürgen Worps, der ja auch in der Sendung war, der legt da auf, ne? Und ich glaube, der legt Punkrock auf. Das hat bestimmt Leuten da auch gefallen oder so, ne? Aber ich habe mir echt was anderes davon erhofft. Ich dachte mal, eine Alternative zum Sonic Boom zu finden, aber war wirklich nicht so. Nee, ist ja keine Alternative, ist ja nur ein kleiner Laden. Genau, außerdem liegt es ja mitten im belgischen Viertel, daher ein völliger Hipster-Laden. Aber gut, die halten halt gegen den Mainstream schon, also dagegen da im belgischen Viertel. Also ist ganz gut für die Ecke, dass die da jetzt sind. Ja, ich glaube, die Leute, die da arbeiten und auch die Gäste, die da sind, die sind schon ganz nett, aber wenn die Musik mir nicht gefällt, dann fühle ich mich da auch nicht wohl. Tja, das kann ich nachvollziehen. Wie hieß denn der Laden, der auch in der Nähe war, von der Fette Kuh oder sowas? Was? Auch von dem... Das war Kuhhof, ne? Der, Kuhhof. Ja, das ist ja... Kuhhof, jetzt, ja, natürlich. Da konnte man auch sehr gut essen früher, so, ja, die gibt es ja nicht mehr, Teile davon sind ja jetzt im Klosterstift hier. Ja, genau. Und versuchen es ja mit einem ähnlichen Konzept einfach weiterzuführen. Und für Ehrenfeld war es eine Bereicherung. Also auf jeden Fall für das Ehrenfelder Straßenfest. Ja, und der Udo macht wahrscheinlich wieder, hockt wieder am Mischpult, oder? Ja, und mein Schlagzeug ist auch am Start. Ja. Das kommt mehr rum als du. Steht mehr auf der Bühne als du wahrscheinlich, ja, oder? Die Lokalmatadore haben sogar schon mal darauf gespielt. Ja. Apropos Lokalmatadore. Das müssen wir jetzt noch ankündigen. Am 8.8. hat der Sonic Ballroom schon wieder Geburtstag und es werden die Lokalmatadore draußen auf der Bühne für umsonst spielen. Mhm. Falls das noch keiner mitgekriegt hat, bisher kommen auch erst irgendwie 4000 Leute. Ole, ja. ole. Ja. Ich bin mal sehr gespannt. Lokalmatadore. Wir spielen aber auch noch andere Bands, nicht nur die Lokalmatadore. Nee. Zum Beispiel am Freitag davor die schwulen Nuttenbullen und Codewort. Ach ja, und was hat es mit denen auf sich? Da hast du irgendwie erzählt, die lösen sich auf. Ja, das ist jetzt mittlerweile auch offiziell. Die spielen noch 3 Konzerte. Also eins jetzt dann quasi da bei uns am 7., aha, am 22. mit Pisse und 100 Blumen zusammen im Gebäude 9, also am 22.8. Und dann gibt es noch ein allerletztes Abschiedskonzert, von dem ich aber noch nicht weiß, wann und wo das stattfinden wird. Dabei haben die so tolle Kritiken gekriegt im Blessing. Ja, aber die wollen... Das war ironisch. Die sind jetzt auf dem Zenit ihres Schaffens und wollen was anderes machen. Ja, das ich genau. Bevor es uncool wird, ne? Und ich freue mich eigentlich, dass sie nochmal im Sonic Ballroom sind, weil das sind echt so nette Menschen. Als Veranstalter kann man kaum nettere Menschen treffen. Liebe schwule Nuttenbullen. So. Es sei denn, man trifft auf die Band die Strafe. Die sind noch viel netter. Ja, die sind super nett. Ja, bestimmt. Ja, ist so. Und hier Hoshi, ja, was will von er denn? Dem Film weiß ich, da sind wir aber tatsächlich die falschen Ansprechpartner, weil da eher die Hardcore-Urgesteine aus Köln zu Wort gekommen sind. Das sind nicht wir. Hammerhead-TV oder was? Das ist bei YouTube. Nein, der Film zum Beispiel erscheint oder so. Was? Es geht um Hardcore-Film. Da hat der Mac zum Beispiel mitgemacht und so. Und hier, weiß nicht, schöne Huberts und so Leute und Mighty Fans. Kenn ich gar nicht. Ja, du hörst wohl keinen Hardcore. Ah, die machen eine Doku oder was? Ja, der ist schon ewig in Angriff. Der auch im Sonic Ballroom irgendwie gedreht wurde oder mit Mighty Fans und. Das war ein Kurzfilm. Hm. Ich weiß auf jeden Fall, was der Hoshi meint, aber da müsste er sich vielleicht mal an die Hellfire wenden. Ja, genau. So. Die waren ja eigentlich vor 2-3 Wochen hier in der Sendung, die Mighty Fans. Die hätten ja was dazu sagen können. Ja, aber das liegt auch schon wieder Jahre zurück, dass der Film in Angriff genommen wurde. Ich weiß nicht, ob er überhaupt jemals erscheint, ehrlich gesagt. Ja. Also die Protagonisten kenne ich alle, das stimmt. Aber was damit war, könnte ich mich mal informieren. Aber der Hoshi kann sich auch selber informieren. Genau. Wir machen jetzt weiter mit Lokalmatadore, oder? Gehen wie ein Proll. Ja. Das finde ich super. Yeah. Ja, die Lokalmatadore. Toll. 10 am 8.8. umsonst vom Sonic Ballroom. Genau, als Headline. Die darf man noch nicht zu ernst nehmen, das ist Kunst, ne? Also. Ja, natürlich, die nehmen sich selber nicht ernst. Wer die ernst sind, hat einen, weiß nicht, hat keinen Humor oder so. Ja, sowas. Kassierer haben ja irgendwie das offizielle Siegel bekommen, dass die Kunst machen, aber ich glaube, bei Lokalmatadoren ist das nicht anders. Das ist alles das Gleiche wie bei Eisenpimmel und eben diese drei Bands. Ja, ne? Müsst ihr jetzt irgendwie die rechtfertigen oder entschuldigen? Nein. Oder was? Ja, doch, ist notwendig, weil Warum? Es gibt tatsächlich Leute, die sich darüber aufgeregt haben. Ja, aber klar, aber Leute, die sich darüber aufregen, hallo, die haben irgendwas, die haben irgendwie einen Zug verpasst. Ja, oder ein Ei am Wandern. Ja, also ich meine, was soll denn der Schwachsinn? Lass sie doch sich darüber aufregen. Außerdem über Punkrock muss man sich aufregen, sonst wäre Punkrock langweilig. Also wenn sich ein Idiot nicht über Punkrock aufregt, dann hat Punkrock sein Ziel verfehlt. Deswegen findest du auch so Band. Es ist immer schwieriger, sich überhaupt darüber aufzuregen. Also wenn eine Band auf die Bühne geht und sich entschuldigt, nimmt uns nicht so ernst, es ist alles nur Spaß, dann ist es, können sie eigentlich einpacken. Ja, können sie eigentlich wieder einpacken, können sie gerade wieder nach Hause gehen. Ja, es ist halt wirklich auch eine Band, die ich mir wirklich eigentlich nur im Ruhrpott eigentlich angucken kann. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie das Konzert in Köln wird. Aber ich hoffe, dass da Leute aus dem Ruhrpott kommen. Köln ist doch Ruhrpott, so bei, oder? Hier Ruhrpott-Rodeo oder so, ist das echt irgendwie ein Kultband irgendwie. Ne? Und die spielen auch immer im Back to Future, spielen die Lokalmatadore, ne? Und es ist ja wirklich an der polnischen Grenze. Und da kommen die sehr gut an. Humor nicht so haben. Natürlich. Und das ist eigentlich eher belauernd. Die werden aber auch hier abgefeiert. Wie bei Mülheim, asozial wahrscheinlich irgendwie, wo auch viele wahrscheinlich nicht richtig checken, wie die ticken. Ja, es gibt halt viele Idioten. Hallo, wir leben in einer Welt, die besteht aus 99,9% Idioten. Ja. Und wir sind Teil davon. Guck dir Facebook an. Ja. Ja, Facebook ist ja immer schlimmer mit den ganzen Gruppen da gerade, um hier die über die Ausländer, Flüchtlingsdebatte, da muss man... Das Ding, früher wusste man nicht, dass es solche Menschen gibt. Jetzt sieht man das andauernd und denkt sich, um Gottes Willen, ich muss alle erschießen. Gerade in Sachsen. Mhm. Wirklich, das ist also was. Und die werden halt immer unverfrorener. Ich finde das total geil, das habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, dass Porsche diesen Lehrling da rausgeworfen hat. Ja, ich meine, es ist ja auch wirklich so, also man quält sich auch selbst, indem man dieses, was folge ich da, dem Satzbau? Hooligans gegen Satzbau. Genau, ja. Ey, dann kriege ich natürlich jedes Mal irgendwie die Dumpfbatzen irgendwie vor die Nase gehalten. Ne? Bin ich ja selber schuld. Ne? Ich könnte es auch wegklicken. Dann lebe ich wahrscheinlich dann irgendwie friedlicher in mir selbst. Ruhig dann. Ja, ich habe es wirklich nach einer Zeit auch wirklich wieder deabonniert. Oder wie sagt man? Oder auf jeden Fall wieder. Ja. Ich mag mir das auch nicht mehr angucken. Das war anfangs irgendwie lustig, aber mittlerweile irgendwie verärgert mich. Die Dummheit ist ja anfangs lustig, aber wenn die Leute dann, keine Ahnung, über den Tod von Menschen irgendwie, weiß ich nicht, in irgendeiner Art und Weise sprechen oder anderen Menschen, also jetzt Flüchtlingen, den Tod wünschen, ganz unverhohlen, sogar mit klaren Namen, also das ist ja nicht mehr witzig, da lache ich nicht mehr drüber. Ja. Ja. Ah. Deswegen vielleicht Sachsen doch demnächst mal fluten. So, jetzt ist die Stimmung im Keller. Ja, deswegen hören wir waren noch bei irgendwelchen Clubs und Läden, aber wir haben schon alle aufgezählt. Ja, nein, haben wir nicht. Ja, warum wolltest du eigentlich alle aufzählen? Ich kenne noch bei Charlie heißt die Kneipe. Kennst du nicht. Die ist sehr gut. Da kommt man so rein und da wird man erstmal so begrüßt wie so ein neues Familienmitglied. Und sind alle sehr herzlich. Empfehlen möchte ich dann doch an dieser Stelle in Köln-Mülheim, das Limes, auch Punkrock-Kneipe, die Veranstaltungen macht, also eben Konzerte. Die halten halt echt noch die Fahne hoch. Sollte es denen mal so schlecht gehen, dass die zumachen müssen, hat Mühlheim halt nichts mehr. Also unterstützenswerter Laden. Und da sind in naher Zukunft auf jeden Fall wieder gute Konzerte. Ich weiß zum Beispiel von Eupoloi, die da im Oktober spielen. Auch der einzige Laden, wo man Hansa, glaube ich, noch trinken kann, ne? Ey, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ich trinke da mal Hansa. Und da legen ja auch manchmal DJs auf, zumindest war es früher so. Da hört man auch mal was anderes. Also, ich hab da auch schon mal aufgelegt. Ach so, ja gut, was anderes, wenn du da nicht auflegst. Im anderen Punk. Nein, sympathischer, wirklich cooler, toller Laden und ich wäre sicherlich viel, viel häufiger da, wenn ich ein bisschen näher daran wohnen würde. Ja, man muss auch manchmal sich selbst hier zwingen oder mal den Arsch hochkriegen, den inneren Schweinehund überwinden. Der Nils legt auch bald übrigens wieder auf, im August, Ende August, nach Fahnenflucht. Genau. Im Sonic Bowl. Ja. Habt ein Herz für Kneipen-DJs. Genau. Das pfeift total, die nicht immer aus. Das ist total furchtbar, wenn man ganz alleine in der Ecke sitzt und keiner ist da, weil alle draußen im Biergarten sitzen und keiner Bock irgendwie hat, in einer stickigen Kneipe zu sitzen. Ich denke mal, beim Punkrockers Radio, da gibt es auch noch freie Plätze. Da kann ich auch selbst eine Sendung machen, da kann ich in der Sendung auflegen. Das wäre ja, und keiner sagt dir, Mann, bist du scheiße. Ein paar Zuhörer zu bekommen. Du machst einfach den Chat weg und dann kannst du einfach hier frei senden. Ne? Ja, live auf dem Sonic Ballroom mit null Publikum. Ja, ah ja, der Hoshi hat noch eine Kneipenempfehlung. Ne? Metronom. Das Metronom. Ja, da war ich irgendwie auch mal drin. So irgendwie am Barbarossa-Platz ist ja, das, ja, ne? So um 3 Uhr bin ich da irgendwie gelandet, und also nachts. Und dann saß man da noch eine Stunde oder noch länger drin. Und die war wirklich, also... Wenn man echt nicht mehr weiß, wo man hin soll und keine Heimat hat, dann ist man da ganz gut aufgehoben. Da haben mal zwei Kumpels von mir einen Altnazi getroffen. Ich muss dazu sagen, diese Kumpels von mir sind Skinheads, und er hatte ungefähr eine Ahnung, dass die auch rechts sind, und er kam auf sie zu. Hat er gedacht. Ja, ja. Und er meinte, ja, sie sind auch national, ne? Ja. Und die zwei, so, wie, was, wir, Ja, ich weiß, sie können da nicht so offen zu stehen und so heutzutage, aber... Ich weiß Bescheid. Und so. Der hat die auch den ganzen Abend, also der hat sich dann ihnen offenbart als echt überzeugter Altnazi. Und dann ja, wie Altnazi, also so eine, der noch dabei ja, war? Ja, von, oder was? Von früher übergeblieben und leider gar nichts gerafft. Ja. Und im Verlauf des Abends stellte sich dann heraus, dass der aber natürlich, weiß natürlich, dann so eine thailändische Frau hatte. Mhm. Da haben die dann nochmal gelacht. Aber war schon eine ulkige Begegnung für die beiden. Ja, da trifft man schon abgefahrene Typen, wie schon der Hoshi gesagt hat hier, ne? Ja, genau. Ja, wahrscheinlich genauso. Wahrscheinlich war es der Hoshi. Menschen. Wahrscheinlich war es der Hoshi. Nee, der ist ja, glaube ich, nicht so alt. Achso, weiß man nicht. Weiß man nicht. Weiß man nicht, ja. Aber jetzt, da ich ja kein Kneipen-DJ bin, nutze ich mal hier die Gelegenheit und lass was von Burning Lady spielen. Ja, die magst du, ne? Die mag ich, ja. Gut. Waste the Time heißt das Lied. Also mir gefällt's. Mir auch. Ja. Möchte ich gerne mal sehen, sage ich dazu nur. Ja, du organisierst ja auch Konzerte. Da mach doch mal was klar. Die kommen, glaube ich, aus Paris. Auf jeden Fall aus Frankreich. Da geht was. Und dann nimmst du die Youth Avoiders und die und dann noch vielleicht noch die Brixton Cats oder sowas. Oh, oder ja La Fraktion oder sowas. Geil, ja, so also ich meine, Burning Lady spielen auch auf dem AJZ Bahndamm Festival. Stimmt, ja. Hast recht. Ist gar nicht mehr so lange hin, kann man auch, ist gar nicht so weit weg von Köln oder ja, kann man gut erreichen. Genau. Ja. Zumindest im Auto. Ist es, nicht vielleicht, sogar am 8.8.? Nein, das ist am 21. und 22. August. August. Ja, die sind etwas später dran im Monat. AJZ Bahndamm, da spielen unwahrscheinlich viele gute Bands. Ja, die haben, die legen richtig, also richtig gut. Ist auch ein fetter Laden. Ich muss mal auch was dazu sagen. Ich, das ist echt ein bisschen schade, Mann. Also spielen wirklich tausende Bands, aber keine einzige Deutschpunk-Band. Was soll denn das? Man kann doch nicht so ein Festival machen ohne Deutschpunk. Doch, anscheinend. Nein, wohl, das geht nicht. Ja. Ey, was ist das für ein Laden, ehrlich? Also, das wir spielen super Bands. Wir haben es verbockt. Quatsch. Wir haben es echt verbockt. Hau ab. Nils, also geht, geh nach Hause, Molotow, so. Also spielen auf jeden Fall 5-6 gute Bands, aber ganz ohne Deutschpunk. So geh doch nach Bonn. Geh doch zu Hause. Ja, richtig, Bonn. Bonn. Ja, Nils, machen wir gerade Werbung. Schnell, das geht noch. Was denn? Ja, im August, im Kult 41, am 28.08. Findet das Beethoven, wie heißt der Scheiß? Rache? Nee. Beethovens Rache Release Party statt. Naja, egal. Beethovens Fluch. Ja. Genau, da gab es ja in den 80ern gab's so eine Sampler-Reihe, ne? Oder zwei Sampler? Weiß gar nicht. Genau, zwei hat es gegeben. Zwei Sampler, ja. Raus. Und jetzt kommt der dritte raus, ja. Allerdings, Kult 41, dieser Ort ist ja auch so, dass man da um 22 Uhr ruhig sein muss, ne? Also früh dort sein. Ja. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Was wir jetzt machen? Kurze Lieder. Ja. Ich würde ja gerne noch Donald Dark spielen. Das habe ich irgendwie letztens wieder entdeckt. Das ist auch etwas älter, das Stück. Das ist von, glaube ich, von 5, von wann ist das? So 98 oder so. Den kenne ich, die kommen aus Siegburg irgendwie, ne? Ja, die kommen aus irgendwie, Siegburg. So ein, der Gitarrist war, glaube ich, mit mir in der Stufe irgendwie. Der Bassist oder. Aber kannst du doch, der hat auch irgendwie so ein. In Loma hat er irgendwie so ein Tonstudio. Donald Dark ist ein Begriff hier oder war damals ein Begriff. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr oder so, aber. Ich erinnere mich dunkel. Sind hier in der Region. Das war's bei dir auf der Stufe. Der stillen Treppe oder was? Jahrgangsstufe, sagt man, glaube ich. Ne? Ah ja. Eben jetzt hier Hoshi. In diesem Cave gab es sogar ganze Onkelsabende. Mhm. Mit sehr unsympathischem Publikum. Ja. Und du musst jetzt mal erklären, wer diese Hoshi ist. Das ist so ein, man weiß ein Besucher hier in dem Chat. Ja, das ist so die Online-Redaktion. Da gibt es nämlich auch einen Chat zu dieser Sendung und da kann man sich dann live dazuschalten und dann kann man dann so irgendwie hier kommunizieren. Das genau. War's. Man kann Fragen stellen. Genau. Kritik äußern. Genau. Alles. Nee, ich kenne das Cave. Ich war auch mal auf so einem komischen, rein zufällig, weil ich da mit Leuten rein wollte. Und da war auch so ein Onkelsabend. Wir sind nach 15 Sekunden wieder gegangen. Du hast Onkels gesagt, du musst einen Schwedenkräuter trinken. Oh. Scheiße. Ja. Und jetzt sogar aus Versehen. Und ich Absicht. Während so Donald Dark spielen, meine kleine Welt, muss jetzt hier einen Schwedenkräuter trinken. Lesbische Nazi-Nutten von UFOs ins All entführt und dort zu einer Hungerkur gezwungen. Ich weiß, dass Ulrich Wickers werden, der die Tagesthemen liest. Unterm Tisch schwarze Schatze trägt. Ich weiß, dass David Copperfield die Nummer der zersäcken Frau nur mit Zwillingen macht. Sich seine Zähne mit einer Blender-Mähbürste putzt. Und Joschka Fischer den Rhein-Metall-Tüll verschmutzt. Ich weiß, dass Lucy von den Peanuts längst erwachsen ist und sich prostituiert. Ich weiß, dass Sam von kleinen Kindern mal verkehrt. Meine Welt ist so viel geiler als eure. Eure mag echt sein, doch kann mir das nicht recht sein. Würde und Grau kenn ich nur zu genau. Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich weiß, dass Ernie und Bert Sadomas Baby Langstrumpf kriegt von Tommy ein Kind. Ich weiß, dass Jesus niemals auferstanden ist, weil er nie tot war. Er war einfach abends saufen und für drei Tage ins Koma. Überdies ist mir bekannt, der Schäuble rennt durchs ganze Amt. Ganz ohne Rollstuhl und erzählt sein Behindertengeld. Ich weiß doch, das Blatt unter uns auf Tabak steht auf Gardion. Ich weiß, dass Hitler doch noch lebt und hier ist auf Rammstein. Meine Welt ist so viel geiler als eure. Wie sie mir Tja, das war's auch schon wieder hier, die illustre Runde bei Pogo Radio im Bermuda-Funk und bei Live bei Punkrockers Radio. Neben mir mit saß. Mit dem Nils. Genau. Und dem Nils. Und dem Nils. Die und Doppel-Nils. Und Martin Seliger auch wieder Nils. Gefesselt und geknebelt hinten in der Ecke. Hallo. Martin, schön, sag dass was. Du auch immer noch sag da was. Bist. Nee, der soll da nichts sagen. Ich habe leider nur 3 Mikrofone, deshalb. Die eben, außerdem ist er geknebelt. Ja, wenn heute nicht der 29.07. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung und nächste Woche geht's weiter. Mal gucken, wer kommt. Ich habe immer noch keinen Gast für nächste Woche. Ich hatte auch. Du musst mal wieder eine Frau einladen. Ja, aber welche meldet sich freiwillig? Ich will hier niemanden zwingen. Ich kann ja ich mal welche ansprechen. Ich habe einen Vorschlag gemacht, hör mal. Was? Wen? Habe ich nicht gehört. Nee. So die Sonic Ballroom Crew könntest du mal einladen. Wir reden hier gerade von Frauen. Ja, Antje. Ja, mit Antje. Aber ich glaub, Antje. Nee, die macht sowas nicht. Ja, aber sie macht es. Sie macht es nicht, aber ja, sie mag es nicht, aber sie macht es. Ja, aber nee, ich will, die mag sowas nicht, aber die macht es auch nicht. Ja, genau. Und ich habe keinen Bock, da irgendwie so irgendwie 2 Stunden jemand zulabern und am Schluss dann irgendwie festzustellen, dass er dann doch keinen Bock hat, weil sie doch so blöd ist. Ja, die natürlich. Mag das aber nicht. Ja, manche Leute erzählen halt viel, aber nicht am Mikrofon, ja. Weil sie keinen Bock haben die auf Öffentlichkeit. Die mag keine Öffentlichkeit, genau. Ja, und das ist auch verständlich, das ist auch sehr klug. Kann ich auch verstehen, ja. Ja. Und alle anderen sind jetzt auch nicht wie Obergesprächspartner. Ja. Genau. Ich glaube, es liegt alles nur am Rüdi. Ja, wahrscheinlich. Nein, die denken, das ist eine blöde Anmache, wenn ich irgendwie sie anlaber oder so. Aber es ist nicht so. Es geht mir nur um die Sendung. Trink mal deine Schnedenkräuter. Keine Ahnung, Pia ist ja bald wieder da. Genau. Aus Indonesien. Nein, da kannst du dir was erzählen. Ja, hoffentlich ist sie bald wieder da. So, Prost und tschüss. Wir spielen jetzt noch was von Birrieu Noir aus Frankreich. Böse Onkel. Perreur, Tomato Ketchup. Tschüss. Tschüss. Avis à la population. Au pays de l'empereur, Tomato Ketchup. Les enfants sont rois et ils font la loi. Tourne les cotis, tourne les cotons. C'est l'année zéro de la rébellion. L'heure de la révolte a enfin sonné. État de l'enfant roi est partout proclamé. Uno, deux, tres, cuatro. La peine capitale pour sourire en général et la démission.